Im Süden, jählings abgeschroft, tausende von Metern absackend, Fels, Wände, dann das Meer, endlos, Watte, weiß, gleißend. Darunter, tiefblau und nur zu erahnen, der Walensee, letzter Rest jenes Meeres, das wir in uns tragen. Daran ist das Dörfchen Quinten angemacht. Dort allein, in von allen Seiten von Fels abgeschotteter Südlage und nur per Schiff zu erreichen, gedeiht noch jener unsägliche Wein der Berge versetzt. Dahinter der afrikanische Kaukasus, kühl und blau, riesig und zerklüftet. Täler, kleine, enge Welten ausformend, zungenprägend, furchtbar, still, Vielfalt. Das Glarnerland, die innere Schweiz, die italienische Schweiz, das etruskische Italien, das hellenische Sizilien, das afrikanische Arabien, das arabische Afrika. Gegen Morgen zu sehen, vernebelt, das Rheinland. Eine Kanalwelt schimmert durch. Es geht geradeaus. Das Fürstentum. Dahinter Österreich, kaukasisch, dramatisch.